SWR 1 Thema heute. Mit Christian Buttgereit, schönen guten Abend. Wenn Sie uns gerade über das Webradio hören, dann haben Sie Glück. Denn nicht überall in Rheinland-Pfalz gibt es leistungsfähiges Internet. Der Ausbau geht nur langsam voran. Es gibt viele weiße Flecken, vor allem auf dem Land. Dabei hatte die rot-grüne Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, bis Ende dieses Jahres hat jeder Haushalt Zugang zum schnellen Internet. Warum dieses Ziel jetzt auf Mitte 2013 verschoben wurde und warum das schnelle Internet so langsam kommt und welche Alternativen es gibt, das ist unser Thema heute. SWR 1 Rheinland-Pfalz Thema heute. Der Ortsname Rittersdorf deutet darauf hin, dass die Einwohner besonders tapfer sind. Das müssen sie auch sein, zumindest wenn es um das Thema Internet geht. Rittersdorf im Landkreis Bitburg-Prüm ist, was die Internetanbindung angeht, Mittelalter und bundesweit eines der Schlusslichter. Die 1500 Einwohner haben entweder gar kein Internet oder nur sehr eingeschränkte Verbindungen. Und das, obwohl Rittersdorf direkt bei Bitburg liegt und mehrere große Neubaugebiete hat. SWR1-Reporterin Marion Bartzen hat sich dort umgehört. Es könnte ideal sein, das Leben in Rittersdorf, sagt Doris Keil, wenn nicht die Sache mit dem Internet wäre. Nicht tragbar. Für heutige Zeit geht das einfach nicht. Heute läuft alles über Internet und mein Mann braucht es halt auch fürs normale Geschäft, aber nur mit einem guten Anschluss. Von dem kann Familie Keil nur träumen. Der Ehemann, der Wasserkraftwerke baut und betreibt, und auch die Kinder. Wir haben 3 Kinder im Alter von 19, 17 und 12. Und der Große ist jetzt zum Studieren weggegangen. In seiner Mietwohnung hat er jetzt einen super Anschluss. Von daher war er ganz glücklich, dass er zum Studieren weg konnte. Die anderen der Familie Keil vermissen das Netz umso schmerzlicher. Von der heutigen Welt sind wir fast abgehängt. Ja, es geht halt sehr eingeschränkt. Wir haben Tausende Internet, was für E-Mails ausreicht. Wir haben aber auch an Amerikaner vermietet. Und gerade Amerikaner wollen natürlich viele Fotos versenden oder halt skypen mit ihrer Familie in Amerika. Was nicht möglich ist in Rittersdorf. Deshalb war es gar nicht so einfach, die Wohnung zu vermieten. Und deshalb ist Doris Keil, 17 Jahre nachdem sie in Rittersdorf gebaut hat, auch nicht mehr so froh. Wenn ich heute nochmal zu bauen hätte, würde ich als erstes nach dem Internetanschluss fragen. Ich wundere mich, warum heute einer noch in diese Neubaugebiete bei uns hier im Dorf bauen kann. Und die haben Tausender Internetanschluss. Den und nur den gab es bis vor kurzem auch in dem Landmaschinenbetrieb Elends und Servatius. Da konnte Juniorchef Michael Servatius in die Tasten hauen, wie er wollte. Meist tat sich wenig. Wir machen zum Teil Online-Schulungen, dann war die Verbindung deutlich zu langsam. Also da hat man oft mehrere Minuten bis zu Stunden gewartet, bis man eine Datei runtergeladen hat. Vor einem halben Jahr ist der Betrieb deshalb auf LTE, auf das Internet per Funk, umgestiegen. Der Hauptteil von Rittersdorf hat davon nichts. Was allen helfen würde, sagt der Fachberater für den Internetausbau bei der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, Helmut Beerscheid, das sei das Verlegen von Glasfaserkabeln. Das Problem daran? Für die Telekom ist es nicht wirtschaftlich. Sie kommt nicht auf ihre Kosten. Und deshalb muss die öffentliche Hand zumindest eine Grundversorgung sicherstellen. Damit Orte wie Rittersdorf eine Zukunft haben. Wann diese Zukunft aber beginnt, das weiß auch Internetfachmann Beerscheid nicht. Und woran liegt es, wenn kein schnelles Internet kommt in Rittersdorf und anderswo? An der Telekom, am Bund oder am Land? Und welche Alternativen gibt es? Darüber spreche ich gleich mit dem SWR1 Multimediaman. Jimmy Cliff hier bei SWR1 Rheinland-Pfalz. Wonderful World, Beautiful People, all das kann man im Internet sehen, wenn man denn Internet hat. Laut Landesregierung verfügen inzwischen zwar 95% der Haushalte über eine Grundversorgung mit leistungsfähigem Internet. Eigentlich sollten es zum Jahresende aber schon 100% sein. Und was ist unter dem Begriff Grundversorgung zu verstehen? Wir haben es eben im Beispiel aus Rittersdorf gehört. Dort gibt es Internet allenfalls mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 1000 Kilobyte. Das reicht mal gerade, um Mails zu lesen, aber nicht um Fotos zu verschicken. Im Studio begrüße ich den SWR1 Multimedia-Experten Andreas Reinhardt. Guten Abend. Guten Abend. Was verstehen Sie denn unter einer Grundversorgung mit leistungsfähigem Breitband? Wie schnell ist das und reicht das aus, um Filme zu sehen oder Online-Spiele zu spielen? Das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Was ist denn leistungsfähig? Was ist eine Grundversorgung? Was ist denn Breitband? Ein leistungsfähiger DSL-Anschluss würde für mich bedeuten, dass ich schnell durchs Internet surfen kann, dass ich alle die aktuellen Anwendungen, die darüber laufen, einfach so machen kann, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, oh, jetzt kommen wir in die Pötte. Wie viel Kilo oder Megabyte brauche ich dafür? In der Regel würde ich sagen, dass ein 10er bis 12er, also 12.000 Kilobit Anschluss eigentlich ausreichen sollte. Wenn man aber sagt, man möchte Fernsehen darüber übertragen, sollte es mindestens ein 16.000er sein. Für HD ein 25er und mehrere HD-Kanäle gleichzeitig ein 50er. Laut Infrastrukturministerium ist die Zahl der schnellen Internetanschlüsse, nämlich der 50er, innerhalb der letzten 2 Jahre um ein Viertel gestiegen. Das klingt erstmal gut. Schaut man sich aber mal den sogenannten Breitbandatlas an, dann sieht man, dass es dieses wirklich schnelle Internet so gut wie nur in den Ballungszentren gibt. Wer ist denn dafür zuständig, dass es jetzt so schleppend vorangeht? Ist es das Land? Ist es der Bund, der vielleicht zu wenig Geld gibt? Ist es die Telekom, auf die viele immer gerne schimpfen? Das ist schwer zu sagen, wer jetzt tatsächlich dafür zuständig ist, etwas zu versorgen. Ich kann die Telekom verstehen, dass sie sagt, wir müssen das ganze Jahr unter wirtschaftlichen Bedingungen betrachten. Das heißt, wir können nicht ein 500-Seelendorf, wo vielleicht nur 5 Leute dann wirklich Internet haben wollen, durch ein Glasfaserkabel anbinden. Das rechnet sich nicht. Das Land kann natürlich sein Übriges dazu tun, indem es diese Sachen unterstützt, indem es auch die Gemeinden unterstützt und sagt, wir helfen euch dabei, bei den Verhandlungen zum Beispiel mit der Telekom, das kann ja auch manchmal gar nicht so einfach sein. Wenn die Telekom jetzt sagt, nein, das rechnet sich für uns nicht, wir lassen das lieber, welche Alternativen habe ich denn, wenn ich auf einem abgelegenen Gehöft wohne oder auch in einem Neubaugebiet, wo es sich dann trotzdem nicht lohnt? Es gibt eine ganze Menge Alternativen zu einem DSL-Anschluss. Da ist zum einen LTE zu nennen, der Mobilfunk der 4. Generation. Der Ausbau läuft im Moment. Damit sollen eben genau die weißen Flecken auf dem flachen Land mit schnellem Internet versorgt werden können. Theoretisch sind da Bandbreiten bis zu 50 Megabit pro Sekunde leistbar. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn irgendwo Kabelfernsehen verlegt ist, dass die Kabelfernsehanbieter auch schnelles Internet anbieten. Und eine Möglichkeit, die häufig vergessen wird, ist einfach der Satellit. Auf dem flachen Land kann ich eine Satellitenschüssel vielleicht aufs Dach stellen. Damit kann ich zumindest mal einen 10.000er DSL-Anschluss über die Schüssel kriegen, ohne dass ich irgendwie ein Kabel ziehen muss. Sind das dann Kosten, die sich für einen Privathaushalt lohnen, oder ist das dann eher etwas für eine Firma? Schnelles Internet über die Schüssel kostet ungefähr 20 bis 40 Euro im Monat Grundgebühr. Das ist natürlich mehr, als man das jetzt bei einem kabelgebundenen Internet kennt. Aber wenn die Alternative ist, kein schnelles Internet oder eben das, dann würde ich sagen, lohnt sich das schon. Also es gibt Alternativen auch auf dem sogenannten flachen Land, das hier in Rheinland-Pfalz meistens so flach gar nicht ist. Vielen Dank, Andreas Reinhardt, SWR1 Multimedia-Experte. Die Landesregierung stellt immer wieder Fördermittel für den Breitbandausbau zur Verfügung. Die Opposition sagt, das ist natürlich zu wenig. Zuletzt waren das 2 Millionen Euro im November. Nur mit Geld alleine hat man noch keine Datenverbindung. Im Landkreis Cochem-Zell wollte man nicht länger warten und legte selbst Hand an. Wie? Das berichten wir gleich. 10 Minuten vor 8, Sie hören SWR1 Rheinland-Pfalz mit dem Thema heute. Was tun, wenn immer mehr junge Menschen den Landkreis verlassen, weil es kein Internet gibt? Was tun, wenn Firmen abwandern, weil sie keinen Onlinehandel betreiben können? Was tun, wenn sich die Telekom weigert, Glasfaserkabel zu legen, weil es sich angeblich nicht lohnt? Diese Fragen haben sich Landrat und Bürgermeister im Kreis Cochem-Zell gestellt. Weil auch an Tagen wie diesen der Nikolaus kein Internet bringt, sind sie selbst aktiv geworden. Das Ergebnis freut Bürger und Unternehmen. In allen 92 Orten des Landkreises soll es bald schnelles Internet geben. In der übernächsten Woche gehen die ersten Gemeinden ans Netz. Wie das geht, berichtet SWR1-Reporterin Katharina Hecht. Wenn Lothar Wilhelmi aus Hamburg in der Eifel ins Internet geht, dann müssen seine beiden Söhne raus. Sonst bricht alles zusammen. Mit mehreren gleichzeitig surfen geht nicht. Die Datenübertragungsrate der Familie Wilhelmi liegt nur bei 768 Kilobyte pro Sekunde. Standard ist laut Lothar Wilhelmi heutzutage 16.000 Kilobyte. Ein Foto hochzuladen sei der Super-GAU, sagt er. Im Frühjahr haben die Krankenkassen diese Lichtbild-Versicherungskärtchen neu ausgestellt. Da ist dann jeder angeschrieben worden. Man sollte ein passendes Lichtbild hochladen. Und das hat einfach nicht funktioniert. Das Programm hat immer wieder abgebrochen, sodass ich dann den Umweg gehen musste über einen Freund in Mayen, die doch ein durchaus besseres Netz haben. Und siehe da, es hing einfach nur mit der Leistung zusammen. Um die Misere zu beenden, haben der Landkreis und seine 5 Verbandsgemeinden die Initiative ergriffen. Sie haben ein Konzept entwickelt und mehrere Energieversorger und Unternehmen ins Boot geholt. Alle zusammen haben dann vor genau einem Jahr eine Breitbandinfrastrukturgesellschaft gegründet. Der Landrat des Kreises Cochem-Zell, Manfred Schnur. Ja, wir kennen den ländlichen Raum und haben die Erfahrung gemacht, dass man sich selbst helfen muss. Und wir hatten eigentlich auch festgestellt, wir haben keine Zeit. Jeder Bürger, den wir verlieren, der kommt auch nicht mehr zurück. Und jedes Unternehmen, das wir verlieren, schafft keine Arbeitsplätze bei uns, erhält keine Arbeitsplätze bei uns, ist ein Verlust. Und wenn wir an die Zukunft des ländlichen Raumes denken, ich glaube, da müssen wir alle zusammenarbeiten und da kann sich keiner ausklinken. Und so sind wir eigentlich eingestiegen. Ziel der Gesellschaft ist es, ein Glasfasernetz zu bauen, um wirklich jedem Ort im Kreis, jedem Haushalt und jedem Unternehmen schnelles Internet zu ermöglichen. Insgesamt kostet das rund 17 Millionen Euro. Die einzelnen Partner bringen sich dabei ganz unterschiedlich ein. Zum Teil steuern sie schon vorhandene Rohre oder Glasfaserkabel bei oder sie geben Geld. Zusätzlich zu der schon vorhandenen Infrastruktur lässt die Gesellschaft außerdem rund 160 Kilometer neue Glasfaserleitungen verlegen. Das Netz für die ersten 15 Orte ist schon fertig, sagt der Geschäftsführer des Telekommunikationsunternehmens Inexio, das das gesamte Netz auch betreiben wird. Da fehlt bei dem einen oder anderen Ortsnetz noch ein, zwei Kleinigkeiten. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Woche die ersten 8 bis 10 Ortsnetze anschalten. Und bis Ende des Jahres, denke ich, wird der Großteil durch sein von diesen ersten 15. Und wenn es nach uns als Inexio geht, wollen wir im Laufe des Kalenderjahres 2013 die kompletten restlichen Ortslagen auch erschlossen haben. Auch der Eifelort Hamburg soll noch in diesem Jahr ans Netz gehen. Sehr zur Freude von Lothar Wilhelmi und seiner Familie. Dann müssen die Söhne auch nicht mehr raus, wenn der Vater rein will. Das war Thema heute zum Stand der Internet-Breitbandversorgung in Rheinland-Pfalz. Ich muss jetzt hier raus, weil ein anderer rein will. Bernd Hefter mit SWR1 der Abend gleich nach den Nachrichten. Mein Name ist Christian Buttgereit. Tschüss, machen Sie es gut.